Ja, willkommen zur Teamsitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit der Piratenpartei in Nordrhein-Westfalen heute am 1. Oktober 2021 um 21:01 Uhr. Ich hoffe, ihr seid alle gut in den neuen Monat gekommen. Die letzte Sitzung ist schon eine Weile her, da die eigentlich letzte Sitzung ausgefallen ist aufgrund eines Twitch-Livestreams. Dazu können wir aber gleich unter Social Media auch noch was sagen. Wir beginnen mit der Tagesordnung. Diese wird nicht genehmigt oder genehmigt. Wenn jemand Einwände hat, bitte jetzt anmerken, sonst wird die Tagesordnung in der vorliegenden Form genehmigt. Das Pad könnt ihr per Link im Chat einsehen. Ich nehme das mal als eine vollständige Zustimmung. Das heißt, die Tagesordnung wird genehmigt. Und wir fangen auch direkt an mit der Genehmigung des letzten Protokolls. Das ist vom 3. September, also wie gesagt, fast einen Monat her. Der Link dazu ist im Pad. Und falls es auch da keine Einwände gibt, genehmigen wir das hier auch direkt. Abend. Hallo Helder. Und ich würde aber mal sagen, wenn der Helder jetzt nichts einzuwenden hat, dann genehmigen wir das Protokoll vom 3. September 2021. Ja, Mitglieder zu oder Abgänge, da steht gerade nichts. Mir ist selber nichts bekannt. Vielleicht wisst ihr da mehr. Das scheint nicht so. Ist ja grundsätzlich auch in Ordnung. Kommen wir zu den Teamberichten. Da haben wir die erledigten Pressemitteilungen und Blogbeiträge. Da haben wir einmal einen Blogbeitrag Open Air Podiumsdiskussion zum Thema Pflege in Köln, veröffentlicht am 7. September. Eine Pressemitteilung Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen faxen, bis der Arzt kommt, veröffentlicht am 16. September. Und einen Blogbeitrag Klimastreik auf der Straße und in den Wahlkabinen, veröffentlicht am 24. September. Gibt es dazu Anmerkungen? Das scheint nicht der Fall. Dann kommen wir zu den offenen und geplanten Beiträgen. Da wird gerade schon eingetragen, ein Beitrag zum Landesparteitag 21.2 in Herne. Ja, Jetzt bitte, Vaku. der müsste dann jetzt irgendwie mal schnell online. Also erstmal nur ein Blogbeitrag, eine Pressemitteilung oder Presseeinladung vielmehr. Schreiben wir dann so eine Woche vorher, würde ich sagen. Wie wir das bei den letzten LPTs und AVs auch gemacht haben, würde ich sagen, ja. Also ich kann euch schon vorwarnen, Schleswig-Holstein willkommen. In echt oder online? Ich glaube, die wollen in echt kommen. Du liebe Güte. Ich zitiere, wir kapern den Westen. Na gut, wir sind mal gespannt. Das zweite, was ich noch habe, wäre ein Blogbeitrag oder eine Pressemitteilung zum CSD in Düsseldorf, 15. bis 17. Oktober. Ja, also wir hatten ja zum CSD in Köln auch schon was und ich finde, der CSD in Düsseldorf, da geht ja auch über 3 Tage und da haben wir auch wirklich einen Stand und gehen nicht nur mit. Ich glaube, das wäre nochmal sinnvoll. Ja. Ich bin etwas verhalten gewesen die letzten Tage, weil es nicht so gut aussieht mit der ja mit der Manpower vor Ort. Aber sei es drum. Wir werden irgendwie aufbauen, wir werden das irgendwie durchhalten und irgendwie Sonntag wieder abbauen. Wenn wer wen kennt, den man noch irgendwie animieren könnte, bitte gerne. Also wir brauchen da echt Hilfe. 3 Tage ist ziemlich krass. Aber es macht immer super Spaß. Da der Infostand. Ich kann ja mal am Dienstag in der Polge-F-Runde fragen. Vielleicht kriege ich noch irgendjemanden aus dem Ausland, also anderem Bundesland. Ich sehe, im Pad wurde auch noch ein Vorschlag zum Weltlehrertag reingepastet. Von wem ist das? Möchte sich da jemand zu äußern? Ich habe mir gedacht, der will gerade vielleicht von der A5. Finde ich grundsätzlich gut. Ich würde sagen, einfach mal Wilk anpingen. Ich glaube, der ist da recht schnell. Machst du das, Isan? Ja, klar. Super. MS Now hatte noch gefragt, wann der CSD in Düssel Großstadt ist. Der ist am 15., 16. und 17. Oktober, also in den Herbstferien. Also keine Ausreden. Gut, ich habe trotzdem eine Ausrede. Wie? Ich bin da in Brüssel bei Patrick Breyer im Praktikum. Komme ich gleich auch noch zu. Ich werde euch da voll spammen mit irgendwelchen Patrick-Sachen auf Social Media. Aber erstmal zum Request-Tracker. Da steht nichts. Möchte sich dazu jemand äußern? Das scheint nicht so und mir ist auch nichts Nennenswertes bekannt. Von daher würden wir zu Social Media kommen. Angefangen mit Twitter. Ja, das übernehmen. Schade ist, dass wir von keinem Redakteur besser aus. Des Wahlkampf. Wir hatten da sehr, waren die alle im Bühnenbereich. Jetzt wieder Einschau auszahlen, weil wir nicht nach Ende des Wahlkampfbilanz für raufgegangen. Die anderen Zahlen schaut ins Pad, dann eh mit, weil das alles. Den Bericht, also die 69 neue Follower, die hast du doch extra gemacht, Sam. Ja, weiß ich schon. Ja, natürlich. Ich möchte mich nochmal bedanken bei dir, Isan. Das war echt krass. Ich habe das ja vor 14 Tagen, haben wir hier zu zweit gesessen, hatten noch lieben Besuch und da habe ich das ja auch schon gesagt. Aber jetzt hier vor versammelter Mannschaft möchte ich das auch nochmal sagen. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall danke, danke, danke und dicke Umarmung. Danke. Wow, danke für. Auch von mir ein riesengroßes Danke. Also wir schicken dir irgendwie einen Blumenstrauß zu oder so. Okay, alles klar. Ich bringe ihn zum LPT mit. Nicht beim Wort, so. Pass auf. Nein, ich freue mich. Ja, dann gehen wir mal weiter. Da kommen wir zu Facebook. Im Pad stehen die Zahlen von vor einem Monat, weil wir das Pad wegen der Umwelt recycelt haben. Ich habe es jetzt nicht rausgesucht, aber die sind auch wie bei Twitter ein bisschen schlechter jetzt, nachdem der Wahlkampf sozusagen abgeflacht ist, geht es natürlich in den Keller. Die Zahlen bei Facebook sind trotzdem noch nicht aussagekräftig, weil da noch die Zahlen von der Werbung mit reinkommen. Das heißt, das sind also man kann das schlecht vergleichen, weil da ja mit Geld in dem Sinne Reichweite gekauft wurde. Das heißt, die sind nicht so aussagekräftig, aber die sind noch im Rahmen, also läuft. Gleiches gilt auch für Instagram. Kann ich eigentlich auch nur wiederholen, was im Patch steht. Wegen Werbung sind die Zahlen entsprechend hoch. Die flachen jetzt natürlich ab und beim nächsten Mal können wir dann auch wieder die normalen Zahlen ohne die Werbung sehen. Bei Twitch, da hatten wir ja vor 2 Wochen den Livestream, weswegen die letzte Sitzung auch ausgefallen ist. Nochmal sorry an der Stelle. Der ist sehr gut angekommen. Also es gab wirklich viele positive Nachrichten, viele Rückmeldungen. Wir haben 9 Follower dazu gewonnen, sind somit jetzt bei glatt 80 Followern. Wir haben weiterhin eine Durchschnittszuschauerschaft von circa 12 Zuschauern. Das ist auch sehr solide, wenn man denkt, dass man insgesamt vielleicht 12 Stunden gestreamt hat. Das heißt, der Kanal läuft. Und da wird auch demnächst wieder mehr kommen. Jetzt mit dem Wahlkampfende und Bundestagswahl ein bisschen abgeflacht. Das wird jetzt wieder aufsteigen, gerade auch im Hinblick auf die Landtagswahl. Ich muss auch sagen, ich habe den letzten Twitch-Stream, den habe ich jetzt nochmal nachgesehen, und ich fand den richtig klasse. Also ich fand den super. Top, top Ding. Vor allem immer wieder der Hinweis auch auf auf die Spendenaktion mit dazu, die kam immer mit dabei. Wirklich klasse. Habt ihr toll gemacht. Gut, dass du es sagst, stimmt. Das war eine Spendenaktion. Da sind insgesamt um die 600 Euro reingekommen und circa 200 geschätzt von unserem Stream. Diese Spendeaktion, wird sowas häufiger gemacht auf Twitch? Auf Twitch allgemein oder bei den Piraten NRW? Ja, das waren ja nicht nur die Piraten NRW, ne? Also das war ja jetzt nicht von uns initiiert. Ach so, ja, also ich sag mal ganz blöd, das ist auf Twitch gang und gäbe. Okay. Finde ich, können wir uns aber, wenn da irgendwie Special Guests sind oder so und was gerade läuft, immer beteiligen. Finde ich eine super Idee. Also man unterstützt einerseits einen guten Zweck, andererseits haben wir dadurch auch ein bisschen Reichweite bekommen, weil wir auf der Webseite auch als Streamer angegeben wurden. Und wenn ein anderer Streamer aus dem Programm fertig war, hat er auf uns weitergeleitet. Also das war auch, ich sag mal, für uns ein guter Punkt. Gibt es zu Social Media allgemein Fragen? Ich sehe da eine Frage im Chat. Wann gibt es Special Guests bei den Piraten NRW? Also falls dir unser 1V nicht special genug ist, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, wenn wir jetzt auf die Landtagswahl zugehen, werden wir sicherlich mal bei verschiedenen Leuten anfragen, ob da vielleicht Interesse besteht. Ich denke mal, vielleicht auch ehemalige Abgeordnete der Piraten in NRW sind vielleicht interessant mal zu hören, wenn sie denn wollen. Und wir schauen mal, wen wir ranholen können. Aber wir haben gute Connection. Also ich hatte mich auch schon mal angeboten, nicht, dass ich jetzt meine, ich wäre ein Special Guest, aber ich hatte dem Ergon da auch schon Bescheid Du bist voll special, Vako. Wir lieben dich. gesagt. Ja, habe ich auf Twitter gesehen vorhin. Das kam nicht von mir, ne? Das war hier, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer alles im Team ist. Naja, egal. Im Patch steht was von Werbung. Also wir haben das 300 Euro Werbebudget nicht zu 100% ausgenutzt. Wir haben von den 300 Euro 200 ausgegeben. Aufgeteilt in einmal 100 Euro auf 7 Tage Facebook und Instagram und einmal 50 Euro Facebook und einmal 50 Euro Instagram. Es zieht schon viele Querdenker und rechte Menschen an, muss man einfach sagen. Ich glaube, der Helder, der kann mich da auch bestätigen. Die Kommentare, die sind, ja. Ich habe dann irgendwann mal in diesen Einstellungen angegeben, für wen das angezeigt werden soll und die AfD und die Basis etc. pp. Alles rausgenommen, sodass es diesen Leuten nicht angezeigt wird. Es wurde ihnen trotzdem angezeigt. Naja, gut, machst du nix. Es war in dem Sinne auch nur für die Erfahrung. Also wir wissen, Werbung auf Facebook ist interessant. Und ich sehe eine Wortmeldung von PR02, bitte. Vielleicht ist es ja möglich, das restliche Werbebudget noch zu bewerben von unterschiedlichen Maßnahmen jetzt vor dem Landtagswahlkampf. Also zum Beispiel Mitarbeitersuche oder Kommunikationsmedium bewerben oder sowas, um halt da die Reichweite auch auszubauen durch die Werbung. Ich glaube, das Budget, also das war ja eigentlich für die Bundestagswahl, für den NRW-Wahlkampf gibt es ja wahrscheinlich eh noch ein extra Budget. Oder liege ich da falsch, Marco? Ja, müssen wir beantragen. Aber wenn wir jetzt die verbleibenden 100 Euro noch irgendwie verbraten, merkt der Lafo doch gar nicht, dass der Wahlkampf vorbei ist. Sitzt der Lafo nicht größtenteils hier im Channel? Welcher Wahlkampf? Ich weiß von nichts. Nee, ich finde die Idee aber gut. Können wir ja noch irgendwie intern im Lafo einmal erwähnen, dass wir die anderen 100 Euro auch noch gerne hätten. Aber dann macht euch mal vielleicht Gedanken über Bild und Text. Wenn wir jetzt sagen, wir suchen, was weiß ich, Kandidaten oder Mitarbeiter oder was auch immer. Wahlkampfkoordinator. Ja, vielleicht als Hinweis, ich habe mir kurz mal den Antrag angeguckt. Der Antrag lautet auch genau in dem Bereich hin. Das Ding ist ein Test. Gucken, was machbar und was funktioniert. Und es soll ja dann auch für den Landtagswahlkampf 22 auch dienen. Daher ist das, glaube ich, sogar im Antrag gedeckelt, das jetzt auch nochmal zu nutzen in der Form. Und ich glaube, da können wir auch ruhig auch starten in dem Bereich, weil es ist ja auch immer noch, kann ja auch für den Landtagswahlkampf ja auch ganz gut Vorteil sein, auch mal außerhalb von politischen Themen auch mal vielleicht einfach funktionelle Dinge zu bewerben und mal zu schauen, wie es ist. Vielleicht auch noch kurz zu unseren Rückmeldungen. Und zwar war es aber eher über Facebook gewesen, die sich dann zum Energiethema geäußert haben. Also das war, glaube ich, das, was am meisten kam. Was aber sehr gut, glaube ich, ankam, war auch, als wir zum Wahlalter 14 was getextet haben und auch zum fahrscheinfreien ÖPNV. Beim fahrscheinfreien ÖPNV konnte ich, glaube ich, da ganz gut eingreifen und auch immer wieder auf unser Wahlprogramm verweisen und auch Antworten geben, die da waren. Also da konnte man einiges mitsetzen. Aber beim Wahlalter 14 war es schon ein bisschen schwieriger gewesen, einfach mal, weil ich sag mal, da wurden Kommentare einfach, nenn's einfach mal hingerotzt. So nach dem Motto, ja, da müssen die alle dann auch voll strafmündig werden. Also wie ein Erwachsener quasi auch, oder wir machen das auch noch besser, wir machen nur noch Wahlalter 60 oder sowas, oder auch wir machen also nur noch 18 bis 60 und dann ist der Rest darf das sowieso nicht mehr wählen oder so. Also ganz, ganz, ganz doofe Vorschläge, die dann halt bei Facebook mit reinkamen. Aber so absoluter rechter Schwurbelzeug war da, glaube ich, eher nicht dabei, aber so die typischen, ich möchte gern irgendwas hier bei Facebook hinkotzen. Das soll ja auch nicht sein. Ich habe noch eine Bitte an dich, Obereichwald. Du hast ja die Sache recherchiert, also wie das funktioniert, was man braucht, auch noch in dem anderen Fall, was wir dann aber doch nicht gemacht haben. Kannst du das nochmal verschriftlichen im Pad? Und zwar so, dass das dann auch jemand versteht, der das bisher nicht gemacht hat. Du meinst wahrscheinlich Traffic Junkie. Genau. Ja, kann ich gleich machen. Also vielleicht da noch. Wir hatten das, glaube ich, noch nicht festgehalten über Facebook und Instagram. Da haben wir eine Lösung gefunden, wie das bezahlt wird. Ich habe in meinem Facebook-Werbekonto ein Lastschriftmandat auf die Sparkasse Düsseldorf hinterlegt. Das heißt, das wird direkt vom Landesverbandkonto abgebucht. Natürlich in Rücksprache mit Balli und jedes Mal immer wieder Balli informieren, damit auch, ne? alles schön dokumentiert wird. Das heißt aber, das ist kein Problem. Auch für die Landtagswahl ist das in dem Sinne einfach ready. Bei Traffic Junkie läuft das nicht so wie bei Facebook, wo dann geschaltet wird und danach abgebucht, sondern man muss im Vorhinein halt Guthaben hinzufügen, von dem dann abgebucht wird. Und da braucht man halt entweder eine Kreditkarte oder irgendwelche komischen Sachen, die eh keiner kennt. Aber am effektivsten ist vermutlich eine Kreditkarte und da müssen wir gucken, wie wir die in NRW bekommen. Ich schreibe das nach der Sitzung ins Pad, sonst sitzen wir hier noch 10 Minuten. Ja, gerne. Gibt es denn allgemein zum Thema Werbung sonst noch Fragen, Hinweise oder Anregungen? Nur jetzt ergänzend, Kreditkarte, da ist der Balli ganz unabhängig jetzt hier von unserer Werbegeschichte ohnehin dran. Das ist gut. Also ich sag wie immer, ich kann so circa 100 bis 300 Euro in Vorkasse gehen. Ich glaube, das reicht für die Landtagswahl aber nicht. Gut, aber das heißt, da ist auch im Hintergrund am Arbeiten, das ist super. Das heißt, das läuft. Kommen wir zur Webseite NRW. Da steht ein Punkt, das Redesign kommt anscheinend gut an. Und das kann ich bestätigen. Also unser Redesign ist halt echt geil. Und ohne den Bund jetzt zu diskreditieren, aber ich habe im Forum so eine Diskussion gesehen, dass Leute die NRW-Webseite besser finden als die Bundeswebseite. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich wollte es ja nur mal hier erwähnen. da steht noch im Pad die Frage mit den Zugängen für MS Now und Isan. Bei MS Now weiß ich, der hat Zugang. Ich weiß nicht, wie es bei Isan aussieht. Hast du Zugang? Nicht ausgetestet. Ich glaube auch tatsächlich nicht. Ich müsste es noch einrichten. Rein theoretisch kann das auch Mika machen. Der hat den gleichen Zugang wie ich ja jetzt auch. Wir gucken das nochmal. Es gab irgendwie Schwierigkeiten auch mit der Vergabe der Passwörter. Also auch Mika war sehr, sehr schwierig da ins WordPress reinzubekommen. Aber ich denke mal, da sollte auch möglich sein. Ich glaube, Fabian, du wolltest auch noch einen haben, den habe ich auch noch nicht. Ja, ich würde ihn mitnehmen. Ja, aber das Problem ist ja nicht erst seit gestern, das kennen wir ja, da gab es ja eh große Probleme, also da ist keiner dran schuld, aber jetzt läuft es ja so langsam wieder an, von daher, Isan, du bekommst deinen Zugang noch, keine Sorge. Auch ich hab Zeit, keine Panik. Bundestagswahl ist ja jetzt vorbei, also wir haben ein bisschen Puffer. Gut, aber das heißt, das läuft auch im Hintergrund an, das heißt, das läuft. Dann haben wir PA02 hätte gerne. Jetzt ist er sogar da. Das heißt, er kann uns gleich persönlich sagen, was er noch gerne alles hätte. Er hätte gerne eine Trick-Seite und einen Kalender. Da weiß ich, beide sind angelegt. Aber meines Wissens nach nur eine von öffentlich, nämlich die Live-Seite. Beim Kalender bin ich mir nicht sicher. Möchte dazu jemand vielleicht was sagen? Ja, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, dass wir das eigentlich nicht mit Google-Kalender machen wollen. Unsere eigene Cloud, ich weiß nicht, wie weit der Daniel da ist, das kann man dann ja vielleicht auch irgendwie verbinden. Das hatten wir jetzt erstmal auf die längere Bank geschoben. Ja, also zum Thema Cloud, die Cloud ist aufgesetzt, das heißt, die existiert wieder, nur die Zugänge sind noch nicht verteilt, aber grundsätzlich die Instanz existiert wieder und ist aufgebaut. Aber ich habe noch mal eine Frage zu der Live-Seite. Gerne. Also die ist ja jetzt auch wieder im Menü verlinkt. Wenn ich da drauf gehe, was aber auch durchaus an meinem alten Laptop liegen kann, ich sehe nur den einen Stream, den linken, den rechten sehe ich nicht. Da bist du nicht alleine. Ich sehe auch nur den linken. Und der linke ist ja auch von Hergon. Wir wollten, glaube ich, unsere eigenen, also uns und NRW-Sachen da verlinken, oder? Da bin ich mir nicht sicher, aber Mika hat eine Wortmeldung, der kann uns bestimmt jetzt aufklären. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum ihr den linken Stream nicht, den rechten Stream nicht seht. Da ist wohl etwas mit dem Link falsch gelaufen. Vor ein paar Tagen ging es noch, muss ich mir angucken, dass das gefixt wird. Wolltest du denn links Ergon TV und rechts NRW machen, oder? Ja, weil Hergon ist ja auch da unten bei den Kanälen verlinkt. Ja, ja, kann man machen, kein Thema. Aber unten ist bei mir auch nichts verlinkt, das wäre meine zweite Frage. Ja, da sind Bilder mit Schrift drunter. Genau. Und warum Gesundheit und Pflege? Haben die auch einen Twitch-Kanal? Ja, die haben auch einen Twitch-Kanal, aber die haben gerade keine Aufzeichnung und deswegen komme ich an keinen Link. Okay. Aber gedacht ist das schon, die Schrift da noch zu verlinken? Ja. Gut. Aber NRW, glaube ich, weiß ich warum. Also nach 2 Wochen meine ich, verschwindet ja die Aufzeichnung. Und da das jetzt, glaube ich, exakt 2 Wochen her ist, könnte es sein, dass die Aufzeichnung schon nicht mehr da ist. Deshalb ist da vielleicht schwarz. Ja, wenn man auf den Link drauf drückt, ist die Aufzeichnung auch weg. Ich bräuchte da eigentlich zwei andere Links, aber das müsste man mal anders machen, weil da muss man relativ weit in den Account-Einstellungen rumsuchen. Ja, kann man bei Zeiten mal bestimmt machen. Dann hatten wir hier noch ein Pad Kalenderzeug, so hatten wir ja gerade schon angekratzt. Gibt es allgemein zum Thema Webseite NRW Anmerkungen oder Fragen? MS Now, du hast das Wort. Ja, Frage, und zwar das mit dem Zugängen. Soll ich das jetzt gleich eben schnell angehen, oder? Ich bin schon dran. Ach, du bist schon dran, okay. Na dann, viel Spaß. Ich helfe natürlich aus und Wenn ihr einen Terminvorschlag macht, gerne. Aber ich habe ja jetzt auch gesehen, dass die Vako das sehr gut hingekriegt hat mit dem Ändern. ja, mit Schweiß auf der Stirn. Und ich weiß nicht, ob es da nicht irgendwie noch eine einfachere Lösung gibt, als da in diesen Skriptwirrwarr rumzukopieren und so. Ja, den grafischen Editor, aber den benutzt ihr ja beide nicht gerne. Ja, ich fände es aber gut, wenn wir trotzdem nochmal vielleicht irgendwie, also Isan wollte ja sowieso eine Auffrischung haben für ganz normale Beiträge und so. Und da hat sich ja auch ein bisschen was geändert, dass wir uns vielleicht wirklich mal zusammensetzen, Stündchen im Mumble. Ja, alles gut, dann könnt gerne irgendwie per Telegram oder so einen Terminvorschlag machen. Bist du in Herne, Nika? Weiß ich noch nicht, muss ich gucken, hängt von den Quarantänebestimmungen zu dem Zeitpunkt ab. Zeitlich. Ich habe ja jetzt in der nächsten Zeit bis auf die nächste Woche Ferien, deswegen ist das eigentlich. Ja, dann lass uns das auf jeden Fall in deinen Ferien machen. Irgendwann abends. Meine Abendtermine sind eigentlich die LAVO-Termine, Isan, die kennst du auch. Ach. Ja, was anderes habe ich eigentlich nicht. Ja, dann klärt das mal unter euch. Ich sehe schon, wir sind alle heute super motiviert zu arbeiten. Das heißt, da wird auch im Hintergrund wieder gewerkelt. Das ist top. Wir sehen, NRW ist geil. Musste gesagt werden, sorry. Kommen wir zum Krähennest. Da werden weiterhin Podcasterinnen gesucht und da steht im Pad Obereichwald und Herrgon. Spoiler, bisher ist nichts passiert, außer dass ich zwei Interviews aufgenommen habe, junge Menschen bei den Piraten, wovon eins komplett scheiße ist und wovon eins gebrauchbar ist. Aber noch nicht weiter verwertet. Also grundsätzlich, ich hätte irgendwas in der Backline, im Pipe. Ihr wisst, was ich meine. Bisher kam nichts und es werden weitere Leute gesucht. Also wenn ihr wollt, meldet euch gerne. Gibt's Fragen oder Anmerkungen zum Krähennest? Brauchst du da irgendwie Hilfe, Ureichwald? Also ich habe es geschafft, solche Ruhe-Dinger und allgemeinen Dinge rauszuschneiden, aber ich habe es nicht geschafft, etwas dazuzufügen. Also ich habe eine Audiodatei ohne lange Pausen und ohne komische Sätze und ohne irgendwas dazwischen, aber ich habe es nicht geschafft, zum Beispiel dieses Intro davor zu hängen. Ach so, ja. Du bist dafür für LPT, ne? Ja, müsste. Also ich kann nicht garantieren, dass ich morgens pünktlich ankomme, aber ich werde im Laufe des Tages irgendwann da sein und auch übernachten. Ja, dann könnte ich dir das mal zeigen, weil das ist ein bisschen schwer jetzt in Mumble oder so zu erklären. Oh nein, ich Ja. meine, ich mache kein PowerPoint dafür. Doch, bitte. Bitte mach eine Nein. PowerPoint-Präsi und in der Pause schmeißt dann der Harry das auf die Leinwand. Also ich stelle mir das vor. Hallo, lieber Fabian, heute präsentiere ich. Ah, schön. Ja, dann machen wir das auf dem LPT. Ich guck mal, ob ich bis dahin noch mehr irgendwie organisiert bekomme. Aber das grundsätzlich zu wissen, schadet ja auch nicht. Also da sich die Veranstaltung sich ja eh halbiert hat, dann haben wir auch definitiv Zeit dafür. Genau. Du siehst, Vaku, du wirst hier eine Präsentation am Ende halten müssen. Ja, ich mach das an meinem Laptop und ihr könnt euch alle drumherum stellen. Aber denk dran, Schleswig-Holstein kommt. Also wir mieten den großen Beamer da mit, ne? Also der sollte schon benutzt werden, also ganz klar. Mittelpointe. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen weiterkommen. Wir kommen mal zu den Veranstaltungen, Terminen und Aktionen. Da haben wir jetzt schön Überleitung den LPT in Herne am 23. und 24. Oktober. Vaku ist vor Ort, ich bin vor Ort, MS Now eventuell vor Ort, Isan vermutlich auch. Das heißt, fast das ganze PR-Team ist vor Ort. Das heißt, die Social-Media-Arbeit und Pressearbeit ist von unserer Seite aus gegeben. Das heißt, wir können Posts machen, Live-Ticker, wenn wir wieder wollen. Und wir können halt einfach auf Aktuelles direkt eingehen. Das heißt, das sollte kein Problem sein. Dann wird jetzt noch nachgetragen, nämlich der CSD in Düsseldorf, wie oben schon angesprochen, am 15., 16. und 17. Oktober, das ganze Wochenende lang mit Infostand. Da wird noch nach Leuten gesucht, die da mithelfen. Also gerne melden, wenn ihr wollt. Da weiß ich nicht, inwiefern wir das... Also da wollten wir eine Presse, zumindest einen Blogbeitrag, wollten wir eine Pressemitteilung, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es auch noch nicht. Aber schauen wir mal. Wir wollten auf jeden Fall irgendwas noch veröffentlichen davor und ich denke mal dann auch während bei irgendwas auf Social Media oder so. Wird wohl nicht allzu schwer sein. Gibt es zu den beiden Events Fragen oder habt ihr noch irgendein Event, was da jetzt nicht aufgelistet ist? Das scheint nicht so. Dann abschließend, wie gesagt, auf beiden Events wird von unserer Seite aus Menschen sein, die da arbeiten können. Und ich sehe eine Wortmeldung von MS Now. Bitte, du hast das Wort. Kriegen wir dieses Mal einen Ticker auf unserer eigenen Webseite oder müssen wir wieder auf die Flaschenpost zurückgreifen? Also... Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da jetzt mittlerweile das halbe Presseteam Zugang zur Landeswebseite hat und ich glaube, ein Ticker nicht so schwer ist, würden wir das auch bei uns hinbekommen. Das ist schön, weil Flaschenpost ist natürlich dann auch immer so eine extra Hürde. Wer kann das denn einrichten? Mich. Du hast den Job. Danke. Danke dir. Die Frage ist, machst du das auf der Landeswebseite oder dann irgendwie mit Daniel in Absprache auf der LPT-Webseite? Ich denke, Landeswebseite ist effektiver, weil da guckt man ja als erstes, wenn man Informationen zu einem Landesparteitag haben möchte oder nicht. Ja, schon. Muss man halt nur entweder eine Kachel oder eine Zeit lang auf eine andere Seite umleiten, weil mit dem Kachelsystem wird das ein bisschen schwierig. Gut, das, wo wir das verlinken, das können wir dann nochmal bei Bedarf schauen, aber wie gesagt, du hast den Job, mach uns einen netten Ticker. Wir benutzen den dann sehr gerne. Das ist schön. Man könnte in der Hinsicht dann auch überlegen, ob man den Ticker vom ersten LPT vielleicht sozusagen als Archiv dann auf die Landeswebseite noch mit aufnimmt. So als ne? Rückblick, so was war beim ersten LPT und dass man dann jeden Ticker sozusagen aufgelistet hat, was war bei dem LPT, was war bei dem LPT, wie sah es da aus? Vielleicht das als Überlegung. Gut, wenn es sonst keine weiteren Anmerkungen gibt, kämen wir zu Organisatorisches. Da steht nichts. Gibt es dazu irgendwelche Punkte? Das nehme ich mal als Nein. Bei Sonstiges steht gerade auch nichts. Hat du jemand... hast eine Wortmeldung. Es tut mir so leid. PR02, bitte. Anschreiben an Mitglieder, Aufruf zur Mitarbeit wäre einer der Punkte, kann bei Organisatorisches oder Sonstiges. Wie sieht's damit aus? Ist sowas vorgesehen bald? Weil sobald ihr dann Teams für Landtagswahlkampf sucht, dann vermischt sich das beides und ich würde empfehlen, die Mitglieder auch ein bisschen in das, was ihr jetzt hier tut, mit einzubeziehen. Was jetzt genau? Ja, wir bauen die ÖA wieder auf. Möchtest du mitmachen? Das geht ganz einfach. Komm hier entlang. Einfach mal, dass das kommuniziert ist. Also du meinst nur für die ÖA jetzt? Gerne auch für andere Bereiche, aber ÖA sehe ich halt eben als einen zentralen Punkt, eine ÖA aufzubauen und da Menschen die Möglichkeit zu geben, mitzumachen. Ja, stimmt schon. Nur wir suchen halt eigentlich in allen Bereichen. Also wir suchen ja auch Leute, die Programme bearbeiten können und. Ich denke mal eine allgemeine Ausschreibung, so hey, wir suchen Leute, haben wir glaube ich. Ja. Vielleicht könnte man die ja irgendwie nochmal bewerben. Gegebenenfalls dann tatsächlich auch mit so einer Rundmail vielleicht. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Können wir in dem Sinne einfach so ohne Beschluss an alle Mitglieder eine Mail senden? Oder ich denke mal, da brauchen wir einen Beschluss für. Ja, und den Daniel. Gut, den Daniel, den bekommen wir, glaube ich, ganz einfach. Ja gut, aber dann wäre das ja eine Überlegung wert, dass wir da irgendwie nochmal gucken, dass wir neue Mitglieder für das Presseteam und allgemein für die Mitarbeit bekommen. Ne, ich weiß ja als LAFO, dass wir auch neue Mitglieder jetzt aufgenommen haben, endlich. Das heißt, vielleicht ist ja unter diesen neuen Mitgliedern jemand dabei, der mitarbeiten will. Von daher, why not? Und PNO2 hat noch eine Wortmeldung, bitte. Ja, gibt's in NRW sowas wie ein zentrales Kommunikationsmedium, wo Kommunikation drüber läuft? Also ich kann mich erinnern, es gab mal eine sehr aktive Mailingliste. Ob da noch was passiert, keine Ahnung. Wie sieht's mit Telegram-Kanälen und sowas für den LV aus? Ich kann mich erinnern, dass Sascha, glaube ich, für alle LVs so Bot-Kanäle angelegt hatte. Also bei uns ist das, glaube ich, hier so ein bisschen verzettelt, was diese Kanäle angeht. Ein bisschen Lattenrost, ein bisschen Telegram. Das Forum wird, glaube ich, von NRW so gut wie gar nicht genutzt. Und wir haben zwei Mailinglisten. Das eine ist die NRW Info. Das ist halt so ein One-Way-Kanal. Da kann man also nicht sich unterhalten, weil da kann auch nicht jeder drauf schreiben. Das ist halt nur, wenn da tatsächlich eine Info schicken wollen. Also da gehen diese Einladungen zur LAFO-Sitzung und sowas gehen halt über diese Infoliste. Und dann haben wir noch eine ganz normale NRW-Mailingliste, aber ich glaube, da passiert auch schon seit Jahren nichts mehr, oder? Also ich glaube, die Aktivität, die mal früher da war, die war, glaube ich, auch der Todesstoß für diese Mailingliste, weil die meisten haben diese dann eben dann nicht mehr abonniert oder deabonniert oder sonst irgendwas oder einfach direkt in Spam gepackt, weil da manchmal auch schon zu viel Unterhaltung da drauf war. Das ist auch ziemlich nervig. Ich glaube, ich bin selber einer. Ich habe die, glaube ich, schon 2013 wieder abgemeldet, weil mir dann auch selber zu viel wurde. Also da würde ich anregen, dass ihr euch über so einen zentralen Kanal im Landesvorstand Gedanken macht. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass anscheinend Telegram das einzige Medium ist, wo die Leute halt regelmäßig auch kommunizieren oder nicht dann verschwinden. Leider bei Discord haben wir halt auch sehr, sehr, sehr viele Leute, auch aus NRW, die dort sind. Also jetzt gerade sind 24 Leute aus NRW da online. Aber halt auch nicht so viel Kommunikation, vielleicht auch überlegen, dass der LAFO ein bisschen ins Discord rein kommuniziert, einfach um Kommunikationswege aufzumachen, wie Menschen mit euch interagieren können. Also ich schreibe jetzt einfach mal ganz stumpf in den NRW-Kanal Hallo NRW auf Discord. Drücke die Daumen, dass das funktioniert. Und dann hätte ich halt noch einen letzten Punkt. Und der letzte Punkt wäre, wie sieht das aus mit NRW und Praktika? In Sachsen scheint dieses Konzept unglaublich gut zu ziehen und dann auch junge Menschen zu motivieren, dann auch sich weiter in der Partei zu engagieren. Gibt es in NRW irgendwo die Möglichkeit, Praktika anzubieten? Vielleicht in Zusammenarbeit mit kommunalen Mandatsträgern oder vielleicht über die Landesgeschäftsstelle, weil ich bin davon überzeugt, dass sowas halt eine unglaubliche Unterstützung für den Wahlkampf sein kann. Dazu weiß ich jetzt lediglich, dass Herne mal Praktika gesucht hat, also Fraktionen sind wir jetzt nicht mehr. Aber also müsste ich mal nachhaken, ob die sowas noch anbieten. LGS ist ein bisschen schwierig, der Martin ist, glaube ich, nur 2 Tage die Woche auch vor Ort. Müsste man dann irgendwie schon eine Betreuung, sage ich mal, irgendwie sicherstellen. Aber ich kann dazu gerne nochmal die Herner anfragen. Ja, Witten und Rhein-Erft würden mir da einfallen, die man vielleicht mal fragen könnte. Kann ich auch gerne mal so nicht. Also ich glaube, Praktikas an sich wären schon cool in NRW. Ich habe auch schon versucht, Leute von mir dazu zu bringen, in NRW ein Praktikum zu machen bei mir, dass sie meine persönliche Assistenz für 2 Wochen werden als Praktika. Wollten sie alle nicht, kann ich gar nicht verstehen. Aber ich denke mal, da lässt sich sicherlich dann mit unseren kommunalen Mandatsträgern irgendwas machen, gerade auch dann so Fraktionen, die brauchen ja immer Unterstützung und auch wir hier im Landesverband an sich sind ja über jede Unterstützung dankbar. Und beim Praktikum bekommen wir ja nicht nur, sondern wir würden ja auch was geben in dem Sinne. Von daher glaube ich, wäre das auch gerade im Wahlkampf nicht gerade unwichtig. Also auch guter Einwand von dir. Das halten wir natürlich alles gleich noch schön im Pad fest. Da steht es nämlich noch nicht. Machen wir gleich nach der Sitzung sonst. Okay, das heißt, wir haben jetzt doch ein bisschen was für Organisatorisches und Sonstiges. Das ist super. Gibt es zu diesen beiden Punkten sonst noch irgendwas? Oder zu den beiden genannten gerade noch Fragen oder Anmerkungen? Ja, die gibt es von MS Now. Bitte, du hast die Sprecherrolle. Keine Anmerkung. Ich wollte nur sagen, dass der Ticker jetzt funktioniert. Wo? Schick mal einen Link hier rein. Wenn man Zugang hat, kann man rumtickern. Ja, Zugang. Ja, gutes Stichwort. Ich bräuchte einmal bitte von Isan und auch von dir dann einmal eure NRW-Mailadressen. Die könnt ihr mir direkt zuschicken am besten. Dann mache ich euch den Zugang hier fertig und schicke euch jeweils nochmal das Passwort zu, weil irgendwie scheint das mit dem Mail-Versenden von der WordPress-Seite aus ein bisschen irgendwie nicht zu funktionieren. Also ich habe dir meine gerade auf Telegram gesendet, meine E-Mail. Sehr schön, danke. Also der Ticker funktioniert ganz gut. Genauso wie bei der Flaschenpost ist auch dasselbe Plugin. Ihr müsst nur aufpassen, welchen Autor ihr auswählt, weil ich habe jetzt gerade zum Beispiel aus Versehen als Daniel Jäger geschrieben. Ich tippe ja nur als Marco. Oh ja, mach das. Schön. wo soll denn der dann hin? Soll der auf die Startseite während des RPTs? Oder? Ich würde sagen, ich mache eine Kachel dafür fertig und dann machen wir den noch ganz nach oben. Ja, okay. Ja, die oberste Kachel kann dann auch weg, ne? Das Danke-Ding da. Ja, muss man halt überlegen, was man nach dem LPT dahin macht, sonst sieht es ein bisschen komisch aus. Nach dem LPT kommt der Piraten-NRW-Propaganda, ist doch klar. Die ist da auch jetzt schon. Ja, wir wollen mehr. Ach, schön. NRW first. So, gut. Wenn es sonst nichts weiter gibt, kämen wir zu den Werkzeugen und Links. Ich spare uns mal, die alle vorzulesen. Ihr könnt sie ja selber im Pad nachgucken. Und wenn jetzt allgemein zu dieser Sitzung keine weiteren Fragen sind, würde ich die nächste Sitzung präsentieren. Die ist am 15.10.2021 um 21 Uhr im NRW-Mumble im bekannten Raum, also wieder hier. Das ist in 2 Wochen am Freitag. Also ich würde mich freuen, wenn wir da auch wieder zahlreich zusammenkommen und produktiv sind. Und wenn ihr jetzt keine Fragen, Anregungen, Anmerkungen, Hilferufe, Schreie, was auch immer habt. Ich gebe euch nochmal einen ganz kurzen Moment. PR02, dein Hilfeschrei ist erhört. Was hast du uns zu berichten? Ja, im Hinblick auf die Landtagswahl wäre es interessant für die Webseite, das ist jetzt nichts Akutes, aber halt sowas Mittelfristiges, möglichst viele SERP-Features aktiv zu haben, also dass wir unseren Content möglichst gut erklären auf der Webseite. Und das Ganze halt ergänzen mit Verbindungen in die Social Media hinein und hoffentlich irgendwann ein Login, aber weiß ich ja, dass das bei der Piratenpartei sehr schwierig ist, aber halt, dass wir halt möglichst vielseitigen Content über die Webseite verteilen. Ich habe nicht verstanden, was du von uns möchtest. Möglichst viele Bilder, möglichst viele Videos, möglichst ein Content, der möglichst gut erklärt ist auf der Webseite. Also zusammengefasst, der PR02 möchte ganz viel Content auf der Webseite, bevorzugt Videos und Bildmaterial und einfach, dass die Webseite aussieht, als wären wir der aktivste Landesverband aller Parteien in NRW. Ist das richtig? Ja, und möglichst viele technische Features ausnutzen. Also ganz viele Animationen und so? Nein, das heißt nicht unbedingt ganz viele Animationen und ganz viel Blinky und so, sondern möglichst einfachen Zugang zum Content und den Content gut ausgewiesen, damit Suchmaschinen ihn gut finden auf der Webseite. Kriegt der PR02 auch einen Zugang zur Webseite? Der möchte uns bestimmt dabei helfen. Ja, der PR02, der fordert hier ganz schön viel dafür, dass er nicht mal aus NRW kommt. Der darf das. Er will nur das Beste für NRW. Ach, so muss das. Wir lieben alle PR02. Aber ich habe das trotzdem, ich meine, das ist jetzt so allgemein gefasst, wie das dann konkret aussehen soll, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, habe das vielleicht nicht wirklich verstanden. Bezieht sich das auf die Startseite oder zusätzliche Seiten oder bestimmte Seiten oder die Beitragsseite? Ich verstehe es gerade nicht wirklich. Das bezieht sich auf Ausrichtungen der Webseite mit Plugins, etc., also auf der einen Seite auf das Technische, auf der anderen Seite auch auf das Inhaltliche. Also du hast einmal technische Features, die du halt bei WordPress nutzen kannst, um deinen Content besser zugänglich zu machen, und hast auf der anderen Seite halt eine bestimmte Art, wie du deinen Content präsentierst, wodurch er halt mehr Reichweite erlangt. Sollen wir dazu vielleicht auch mal irgendwie ein separates Meeting machen, wo wir da ein bisschen ins Detail gehen können? Weil, also ich weiß jetzt immer noch nicht, ich meine, ich bin jetzt eh nicht so der Freak, was WordPress angeht, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, was du meinst. Ja, aber dann am besten nicht mit mir, sondern mit jemandem, der das entweder beruflich macht oder aus Piratenzeit sehr viel Erfahrung damit hat. Also ich bin selber nicht der Top-Experte dafür. Früher hatten wir halt den X-Wolf und den Bernd, die das Ganze halt technisch umgesetzt haben. Und da ist halt eben einfach sehr, sehr, sehr viel Know-how über die Zeit verloren gegangen. Das heißt, das müssten wir uns dann entweder zusätzlich irgendwo aus der Partei, weil wir haben ja sicher auch WordPress-Experten da, die uns da ein bisschen unterstützen können, oder halt auch extern, um das mal halt grundsätzlich aufzubauen. Ihr wolltet doch eh eine Sitzung mit Mika. Vielleicht könnte man das ja verknüpfen. Ich habe auch keine Ahnung davon, danke. Hast ja noch ein bisschen Zeit bis zur Sitzung. Wir möchten eine PowerPoint. Ich dachte, Farko macht die PowerPoint. Farko macht die PowerPoint für, weiß ich gar nicht mehr wofür. Krähennest, ich weiß das, weil ich möchte nämlich gerne mitgucken. Die Krähennest-PowerPoint. Ja, und du machst die WordPress-PowerPoint. Nein. Also was ich sehr hilfreich fände, wäre, wenn es irgendwo eine Beispielseite gäbe, wo das so ist, Dani, wie du dir das dann vorstellst, wie das aussehen soll, dass man vielleicht von der Warte aus geht. Weil, also ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die sich ganz gut im WordPress auskennen, das sind die Menschen, die einem sagen, sag mir, was du haben willst, und dann mache ich das. Aber wenn ich jemandem nicht sagen kann, was ich eigentlich genau haben will, dann dann ist es schwierig. Ja, das Problem habe ich gerade auch. Gut, aber wir nehmen mal mit, dass wir so eine Sitzung brauchen. Daniel, du darfst ruhig reden, ne? Okay. Ja, was heißt, also es geht halt um so Basics wie Sitemap und FAQ und sowas, wenn du diese Sachen eingerichtet hast, dann kriegst du allein dadurch, dass du diese Seiten eingerichtet hast und wie du sie eingerichtet hast, kriegst du dadurch Reichweite über Google. Und um da halt organisch voranzukommen, musst du halt möglichst viele von den Boxen, die Google hat, für guten Content abhaken. Das ist einmal, der Text inhaltlich verschlagwortet ist, also das, wie relevant ist der Content zu diesen Schlagworten. Also das ist die klassische SEO-Zeug. Und wie gut ist der Content technisch aufzufinden und wie gut funktioniert die Seite technisch? Ich hoffe, das hilft ein wenig. Als Moderator darf ich natürlich diese Stille jetzt ja nicht so stehen lassen. Ich denke mal, das hilft auf jeden Fall schon mal. Ja. Wir nehmen das Ganze jetzt mal so mit, halten das am besten noch irgendwie im Pad fest, dass sowas, dass wir darüber auch gerade geredet haben. Hat jemand irgendwas dazu zu sagen noch? Link bitte. Ah, da hast du schon den Link. Gut, dann trägst du das jetzt noch im Pad ein. Das ist super. Und ich würde sagen, ich sag nochmal, die nächste Sitzung, die ist am 15.10. 21 Uhr im NRW-Mumble. Und frage jetzt nochmal in die Runde. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Kritik oder irgendwas? Wenn selbst der Danny schweigt, dann wissen wir, wir waren gut. Somit beende ich die Sitzung der heutigen AGÖA. Ich will eigentlich um Punkt 22 beenden, deswegen muss ich noch 20 Sekunden. Gut. Also ich bedanke mich für eure Teilnahme. Wir waren heute sehr produktiv. Wir haben viel erreicht und wir nehmen schon mal viel in die nächste Sitzung mit. Und auch im Hintergrund läuft unsere Arbeit stetig weiter. Wir sind sichtbar und bereiten uns jetzt auf den Landtagswahlkampf vor. Auch nochmal danke an alle mit dem Bundestagswahlkampf. Und ich schließe die Sitzung um Punkt 22 Uhr. Vielen Dank.